Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Erstmal machen wir Dua für unsere Schwester. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie beschützen von der Übel der Kuffar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr Herz auf seine Religion festigen und sie mit der höchsten Stufe des Paradies belohnen. Diese Geschichte und diese, was wir lesen, subhanallah, bringt uns über zwei Punkte darüber nachzudenken. Das erste ist, leider viele Menschen wissen nicht zu schätzen, welcher Religion sie angehören. Viele Menschen wissen nicht zu schätzen, wie gewaltig der Islam ist. Ein zweiter Punkt, dass einige Leute immer noch nicht verstanden haben, dass Allah tabaraka wa ta'ala sie nicht braucht. Allah subhanahu wa ta'ala bringt anderen, die den Religion praktizieren werden, trotz ihrer Foltern, trotz dass sie in Schwierigkeit sind, sie werden nicht aufgeben. Allah wird sie lieben und sie lieben auch Allah subhanahu wa ta'ala. Denkt über diesen Vers darüber nach. Subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr euch abkehrt, so wird Allah tabaraka wa ta'ala euch durch anderen Menschen ersetzen, die euch nicht gleich sein werden. In diesem anderen Vers sagt, o die ihr glaubt, wer von euch seine Religion, von seiner Religion abkommt und zu den Abtrünnigkeit fällt, so Allah wird subhanahu wa ta'ala anderen Menschen bringen, die er liebt, die ihn lieben. Denke darüber nach. Mach erstmal aufrichtig Dua für die Schwester und denke über diese Gabe, die Allah dir gegeben hat, den Islam, und tue für den Islam etwas. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du das nicht tust, wird dich durch anderen Menschen ersetzen, die das tun und für die Religion Allah tabaraka wa ta'ala das opfern, was du nicht opferst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen auf seine Religion festigen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala diese Schwester beistehen und sie auf diese Religion festigen, bis sie Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.